Abkommens mehr von Anna. Von Anastasia Steele betreff auf dem Heimweg. Datum 3. Juni 2011, 12.53 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, wieder einmal sitze ich in der ersten Klasse, wofür ich mich bei Ihnen bedanken muss. Ich zähle bereits die Minuten, bis ich Sie heute Abend wiedersehen und Ihnen möglicherweise unter Gewaltanwendung die Wahrheit über meine nächtlichen Geständnisse entlocken kann. Anna X. Gewaltanwendung? Mir gegenüber? Oh, Miss Steele, ich denke, das wird umgekehrt sein. Da ich viel zu tun habe, halte ich meine Antwort kurz. Von Christian Grey betreff auf dem Heimweg, Datum 3. Juni 2011, 9.58 Uhr, an Anastasia Steele. Anastasia, ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Aber Anna ist nicht zufrieden. Von Anastasia Steele betreff auf dem Heimweg, Datum 3. Juni 2011, 13.01 Uhr, Eastern Standard Time, an Christian Grey. Liebster Mr. Grey, ich hoffe, mit der Situation ist alles in Ordnung. Der Tonfall Ihrer Mail macht mir etwas Sorgen. Anna. Ich verdiene doch wenigstens einen Kuss. Sollte sie nicht inzwischen schon in der Luft sein? Von Christian Grey betreff auf dem Heimweg, Datum 3. Juni 2011, 10.04 Uhr, an Anastasia Steele. Anastasia, es könnte besser laufen. Ist die Maschine schon abgeflogen? Wenn ja, solltest du keine Mails mehr schreiben. Du bringst dich selbst in Gefahr, was einen klaren Verstoß gegen die Regeln zu deiner persönlichen Sicherheit darstellt. Was ich über die Strafe gesagt habe, war ernst gemeint. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich will gerade Welch für ein Update anrufen, da macht es leise Ping. Wieder Anna. Von Anastasia Steele betreff überreagiert. Datum 3. Juni 2011, 13.06 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Miesepeter, die Türen sind noch geöffnet. Wir haben Verspätung, aber nur 10 Minuten. Mein Wohlergehen und das meiner Mitpassagiere ist also gewährleistet. Sie können Ihre juckende Hand also vorläufig noch in der Hosentasche lassen. Miss Steele. Meine Lippen verziehen sich zögernd zu einem Lächeln. Mr. Miesepeter, wie? Und kein Kuss. Oh je. Von Christian Grey betreff Entschuldigung. Juckende Hand, verstaut. Datum 3. Juni 2011, 10.08 Uhr, an Anastasia Steele. Sie und Ihr vorlautes Mundwerk fehlen mir, Miss Steele. Kommen Sie sicher nach Hause zurück. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele betreff Entschuldigung angenommen, Datum 3. Juni 2011, 13.10 Uhr Eastern Standard Time an Christian Grey. Gerade werden die Türen geschlossen. Von mir hörst du keinen Mucks mehr, was bei deiner Schwerhörigkeit nicht weiter schwierig werden sollte. Ciao, ciao, Anna X. Mein Kuss ist wieder da. Na, welche Erleichterung. Widerwillig löse ich mich vom Computerbildschirm und greife zum Telefon, um Welch anzurufen. Um 1 Uhr lehne ich Andreas Angebot, an meinem Schreibtisch zu Mittag zu essen, ab. Ich muss raus. Die Wände meines Büros erdrücken mich und ich glaube, das liegt daran, dass es keine Neuigkeiten von Layla gibt. Ich mache mir Sorgen um sie. Verdammt, sie ist gekommen, um mich zu sehen. Sie hat mein Zuhause als ihre Bühne ausgewählt. Wie könnte ich das nicht persönlich nehmen? Warum hat sie mir keine Mail geschickt oder mich angerufen? Wenn sie in Schwierigkeiten steckt, hätte ich helfen können und ich hätte ihr geholfen. Ich habe es früher schon getan. Ich brauche frische Luft. Ich marschiere an Olivia und Andrea vorbei, die beide beschäftigt aussehen, obwohl ich Andreas verwirrten Blick bemerke, als ich den Aufzug betrete. Draußen ist es ein strahlender, geschäftiger Nachmittag. Ich hole tief Luft und rieche den beruhigenden Salzwassergeruch vom Sound. Vielleicht sollte ich mir den restlichen Tag freinehmen. Aber das kann ich nicht. Ich habe heute Nachmittag eine Besprechung mit dem Bürgermeister. Das ist ärgerlich. Ich sehe ihn morgen bei der Gala der Handelskammer. Die Gala? Plötzlich kommt mir eine Idee und mit einem neuen Ziel gehe ich zu einem kleinen Laden, den ich kenne. Nach dem Meeting im Büro des Bürgermeisters laufe ich die rund 10 Blocks zurück zum Escala zu Fuß. Taylor holt Anna am Flughafen ab. Gail ist in der Küche, als ich das Wohnzimmer betrete. »Guten Abend, Mr. Grey. Hi Gail, wie war Ihr Tag? Gut, danke, Sir. Fühlen Sie sich besser? Ja, Sir. Die Kleider für Miss Steele sind geliefert worden. Ich habe sie ausgepackt und in den Schrank in ihrem Zimmer gehängt. Großartig. Nichts Neues von Layla? Dumme Frage. Gail hätte mich angerufen. Nein, Sir, das ist auch noch angekommen. Sie hält eine kleine rote Einkaufstüte hoch. Gut. Ich nehme ihr die Tüte ab und ignoriere ihr Augenzwinkern. Wie viele Personen erwarten Sie zum Abendessen? Zwei. Danke. Und Gail? Sir? Können Sie das Bett im Spielzimmer mit dem Satinlaken beziehen? Ich hoffe sehr, dass ich Anna dieses Wochenende dorthin bekomme. Ja, Mr. Gray, sagt sie in einem leicht überraschten Tonfall. Sie wendet sich wieder dem zu, was auch immer sie in der Küche zaubert, und lässt mich leicht perplex über ihr Verhalten zurück. Vielleicht heißt Gail es nicht gut, aber genau das will ich von Anna. In meinem Büro nehme ich die Cartier-Schachtel aus der Tüte. Es ist ein Geschenk für Anna, das ich ihr morgen vor der Gala überreichen werde. Ein paar Ohrringe. Schlicht, elegant, wunderschön. Genau wie sie. Ich lächle. Selbst in ihren Chucks und Jeans hat sie einen gewissen knabenhaften Charme. Ich hoffe, sie nimmt mein Geschenk an. Als meine Sub hätte sie keine Wahl, aber durch unser neues Arrangement weiß ich nicht, wie sie reagieren wird. Was auch immer dabei herauskommt, es wird interessant sein. Sie überrascht mich stets aufs Neue. Als ich die rote Box in meine Schreibtischschublade lege, lenkt mich ein Ping auf meinem Computer ab. Barneys neueste Entwürfe fürs Tablet befinden sich in meinem Postfach und ich bin neugierig. 5 Minuten später ruft Welch an. »Mr. Gray?« keucht er. »Ja, haben Sie Neuigkeiten? Ich habe mit Russell Reed gesprochen, Mrs. Reeds Ehemann.« »Und?« Sofort bin ich angespannt und stürme aus meinem Büro durchs Wohnzimmer zu den Fenstern. »Er sagt, dass seine Frau ihre Eltern besucht,« berichtet Welch. »Was?« »Ganz genau.« Welch klingt genauso entnervt, wie ich es bin. Seattle vor mir zu sehen und zu wissen, dass Mrs. Reed alias Layla Williams irgendwo da draußen ist, verstärkt meinen Ärger noch. Ich fahre durch meine Haare. »Vielleicht hat sie ihm das erzählt.« »Vielleicht«, sagt er. »Aber bisher haben wir dafür noch keine Hinweise. Keine Spur?« Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so verschwinden kann. »Nichts, aber falls sie eine Bankkarte benutzt, einen Scheck einlöst oder sich in ein soziales Netzwerk einloggt, werden wir sie finden.« »Okay. Wir würden uns gern die Aufnahmen der Überwachungskameras rund ums Krankenhaus ansehen. Das wird Geld kosten und etwas länger dauern. Ist das akzeptabel?« »Ja.« Meine Kopfhaut spannt sich an, nicht wegen des Telefonats. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Als ich mich umdrehe, sehe ich Anna auf der Schwelle stehen. Sie mustert mich, die Stirn gerunzelt, die Lippen nachdenklich. Sie trägt einen sehr, sehr kurzen Rock. Sie besteht allein aus Augen und Beinen. Besonders Beinen. Ich stelle mir vor, wie sie die um meine Taille schlingt. Verlangen, roh und real, erhitzt mein Blut, während ich hinstarre. »Dann machen wir uns sofort an die Arbeit«, sagt Welch. Ich beende das Gespräch mit ihm, mein Blick auf Annas Augen gerichtet, nähere mich dann ihr, ziehe mein Jackett und meine Krawatte aus und werfe sie aufs Sofa. Anna. Ich nehme sie in die Arme, ziehe an ihrem Pferdeschwanz, hebe ihre gierigen Lippen an meine. Sie schmeckt nach Himmel und Zuhause und Herbst und Anna. Ihr Geruch dringt in meine Nase, während ich alles nehme, was ihr warmer, süßer Mund zu bieten hat. Mein Körper spannt sich vor Erwartung und Hunger an, während sich unsere Zungen umschlingen. Ich will mich in ihr verlieren, mein beschissenes Wochenende vergessen und überhaupt alles außer ihr. Meine Lippen fiebrig an ihren, zurre ich ihre Haare aus dem Pferdeschwanz, während sich unsere Finger verknoten. Ich bin plötzlich von meinem Bedürfnis überwältigt, sehne mich nach ihr. Ich löse mich und sehe in ein Gesicht, das vor Leidenschaft benommen ist. Ich fühle mich genauso. Was macht sie nur mit mir? Was ist los? Flüstert sie. Und die Antwort ist eindeutig. Sie dröhnt in meinem Kopf. Ich habe dich vermisst. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Geh mit mir duschen, jetzt gleich. Ja, antwortet sie mit heiserer Stimme. Ich nehme ihre Hand und wir begeben uns in mein Badezimmer. Ich mache die Dusche an, dann drehe ich mich zu ihr um. Sie ist umwerfend. Ihre Augen strahlen und glänzen vor Erwartung, während sie mich beobachtet. Mein Blick gleitet über ihren Körper hinunter zu ihren nackten Beinen. Ich habe sie noch nie in einem so kurzen Rock gesehen, mit so viel zur Schau gestellter bloßer Haut, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Sie ist nur für meine Augen bestimmt. Dein Rock gefällt mir sehr kurz. Zu kurz. Du hast tolle Beine. Ich ziehe meine Schuhe und Socken aus und ohne den Augenkontakt zu unterbrechen, streift auch sie sich ihre Schuhe ab. Scheiß auf die Dusche. Ich will sie sofort. Ich gehe auf sie zu, nehme ihren Kopf, drücke sie an die gefliester Wand. Ihre Lippen öffnen sich, als sie einatmet. Ich halte ihr Gesicht und fahre mit den Fingern durch ihr Haar. Ich küsse sie. Ihre Wangen, ihren Hals, ihren Mund. Sie ist wie Nektar und ich kann nicht genug davon bekommen. Ihr stockt der Atem und sie packt meine Arme, aber bei ihrer Berührung protestiert die innere Dunkelheit nicht. Da ist nur Anna. In all ihrer Schönheit und Unschuld, die mich mit einer Inbrunst küsst, die meine spiegelt. Mein Körper ist voller Lust, meine Erektion schmerzhaft. Ich will dich. Jetzt, hier, schnell, hart, murmle ich, während meine Hand auf ihrem nackten Oberschenkel hochgleitet. Hast du noch deine Tage? Nein. Gut. Ich schiebe ihren Rock über ihre Hüften, lasse mich auf den Boden, auf die Knie sinken, ihren Slip ziehe ich nach unten über ihre Beine. Sie keucht, als ich ihre Hüften packe und den süßen Punkt unter ihren Schamhaaren küsse. Ich spreize ihre Beine und mit meiner Zunge lege ich ihre Klitoris frei. Ihr scheint mein Überfall zu gefallen, ihre Finger greifen meine Haare. Meine Zunge quält sie und sie stöhnt und legt ihren Kopf an die Wand. Sie riecht wunderbar, sie schmeckt noch besser. Sie schnurrt wie eine Katze, dabei wölbt sie ihr Becken nach vorne, meiner eindringenden, beharrlichen Zunge entgegen und ihre Beine fangen an zu zittern. Genug, ich will in ihr kommen. Wieder wird meine Haut ihre Haut fühlen, nichts wird dazwischen sein, wie in Savannah. Ich lasse sie los, erhebe mich, schnappe mir ihren überraschten und enttäuschten Mund und küsse sie intensiv. Nachdem ich meinen Reißverschluss offen habe, fasse ich sie unter den Oberschenkeln und hebe sie an. Schling deine Beine um mich, Baby. Meine Stimme ist rau und bestimmt. Sobald sie es tut, stoße ich vor, dringe in sie ein. Sie gehört mir. Sie ist himmlisch. Sie wimmert, als ich in sie eintauche. Zuerst langsam, dann schneller, während mein Körper die Kontrolle übernimmt, mich in sie treibt, schneller und schneller, härter und härter, mein Gesicht an ihrem Hals. Sie stöhnt und ich spüre, wie sie sich um mich zusammenzieht, und ich bin verloren, in ihr, in uns, als sie kommt, ihre Erlösung herausschreit. Das gibt mir den Rest und ich explodiere in ihr, ein erstickter Schrei dringt aus meiner Kehle, es klingt nach ihrem Namen. Ich küsse ihren Hals. Ich will mich nicht zurückziehen, warte, dass sie zur Ruhe kommt. Wir stehen in einer Dampfwolke, die das Badezimmer erfüllt, und mein Hemd und meine Hose kleben an meinem Körper, aber es ist mir egal. Annas Atem wird langsamer, und als sie sich entspannt, fühlt sie sich in meinen Armen schwerer an. Ihr Gesichtsausdruck ist lüstern und benommen, als ich mich aus ihr zurückziehe, und ich halte sie daher fest, während ich sie vorsichtig auf die Füße stelle. Ihre Lippen verziehen sich zu einem charmanten Lächeln. »Du scheinst dich ja mächtig zu freuen, mich zu sehen«, sagt sie. »Ja, Miss Steele, ich glaube, meine Freude ist unübersehbar. Und jetzt ab unter die Dusche.« Ich ziehe mich schnell aus und als ich nackt bin, öffne ich die Knöpfe an Annas Bluse. Ihr Blick gleitet von meinen Fingern zu meinem Gesicht. »Wie war dein Flug?«, frage ich. »Gut, danke«, sagt sie, ihre Stimme klingt etwas kehlig. »Nochmal danke für das Upgrade, es ist wirklich wesentlich angenehmer, so zu reisen.« Sie atmet rasch ein, als wappne sie sich. »Übrigens habe ich Neuigkeiten«, sagt sie. »Ach ja? Was kommt jetzt?« Ich ziehe ihre Bluse aus und lege sie auf meine Kleider. »Ich habe einen Job.« Sie klingt reserviert. »Warum?« Dachte sie, ich wäre wütend? »Natürlich hat sie einen Job gefunden.« Ich empfinde Stolz. »Glückwunsch, Miss Steele, und darf ich jetzt auch erfahren, wo?« »Weißt du das etwa nicht?« »Woher sollte ich? Bei deinen Stalker-Fähigkeiten hätte ich gedacht...« Sie hält inne, um mein Gesicht zu betrachten. »Anastasia, ich würde nicht einmal im Traum daran denken, mich in deine Karriere einzumischen. Es sei denn natürlich, du bittest mich darum. Also hast du keine Ahnung, wo ich anfangen werde? Nein. Ich weiß, dass es in Seattle 4 Verlage gibt, deshalb wird es wohl einer davon sein. SIP, verkündet sie. Oh, der Kleinste also, sehr gut, gut gemacht. Es ist das Unternehmen, das laut Ross bereit für eine Übernahme ist. Das wird einfach. Ich küsse Annas Stirn. Kluges Mädchen. Wann fängst du an? Am Montag. So schnell? Dann sollte ich mir wohl lieber alles nehmen, was ich von dir kriegen kann, solange ich noch Gelegenheit dazu habe. Dreh dich um. Sie gehorcht sofort. Ich ziehe ihren BH und ihren Rock aus, dann umfasse ich ihren Hintern und küsse ihre Schultern. Gegen sie gelehnt schnüffle ich an ihrem Haar. Ihr Geruch hängt in meiner Nase. Wohltuend. Bekannt und einzigartig Anna. Ihren Körper an meinem zu fühlen, ist sowohl beruhigend als auch verführerisch. Sie bietet wirklich alles. Sie berauschen mich, Miss Steele, und gleichzeitig gelingt es ihnen, dass ich in ihrer Gegenwart ruhiger werde. Was für eine betörende Mischung. Dankbar, dass sie hier ist, küsse ich ihre Haare, dann greife ich nach ihrer Hand und ziehe sie in die heiße Dusche. Aua! Quiekt sie und schließt die Augen. Sie zuckt unter dem dampfenden Wasserspalt zusammen. Es ist doch nur ein bisschen heißes Wasser. Ich grinse. Sie öffnet ein Auge, hebt das Kinn und überlässt sich langsam dem, wozu ich sie gezwungen habe. Dreh dich um, befehle ich erneut. Ich will dich waschen. Sie gehorcht und ich gebe etwas Duschgel in meine Hand, schäume es auf und fange an, ihre Schultern zu massieren. Ich muss dir noch etwas sagen, bemerkt sie und spannt ihre Schultern an. So? Meine Stimme bleibt sanft. Warum ist sie angespannt? Meine Hände gleiten über ihre Brust zu ihrem wunderschönen Busen. Die Vernissage meines alten Freundes José findet am Donnerstag in Portland statt. Und was ist damit? Wieder der Fotograf. Ich habe versprochen, dass ich kommen werde. Willst du mich begleiten? Die Worte klingen hektisch, als sei sie besorgt und wolle es schnell hinter sich bringen. Eine Einladung. Ich bin erstaunt. Ich bekomme sonst nur Einladungen von meiner Familie, von meinen Geschäftsleuten und von Elena. Um wie viel Uhr? Um 7:30 geht's los. Das zählt sicher als mehr. Ich küsse ihr Ohr und flüstere, okay. Ihre Schultern entspannen sich, als sie sich nach hinten lehnt, an mich. Sie scheint erleichtert, und ich bin mir nicht sicher, ob ich amüsiert oder verärgert sein soll. Bin ich wirklich so abweisend? Hattest du Angst, mich zu fragen? Ja, woher weißt du das? Anastasia, dein ganzer Körper hat sich schlagartig entspannt, als ich Ja gesagt habe. Ich verberge meinen Unmut. Naja, du scheinst eher der eifersüchtige Typ zu sein. Ja, ich bin eifersüchtig. Der Gedanke an Anna mit jemand anderem ist verstörend, sehr verstörend. Das bin ich auch, und es ist nur klug, dass du das nicht vergisst. Aber danke, dass du mich gefragt hast. Wir werden mit Charlie Tango hinfliegen. Sie grinst mich kurz an, während meine Hände ihren Körper entlang gleiten, den Körper, den sie mir und niemand anderem gegeben hat. Darf ich dich auch waschen? Fragt sie und lenkt mich ab. Nein. Ich küsse ihren Nacken, während ich ihren Rücken abwasche. Wirst du mir jemals erlauben, dich anzufassen? Ihre Stimme ist eine sanfte Bitte, aber sie hält die Dunkelheit nicht auf, die plötzlich aus dem Nichts aufsteigt und sich um meinen Hals legt. Nein. Ich verdränge sie, umfasse Annas Arsch und konzentriere mich auf ihren scheiß fantastischen Hintern. Mein Körper reagiert auf einer ursprünglichen Ebene, kämpft mit der Dunkelheit. Ich brauche sie. Ich brauche sie, damit sie meine Angst verjagt. Stütz dich an der Wand ab, Anastasia. Ich werde dich noch einmal nehmen, flüstere ich, und mit einem erschrockenen Blick legt sie ihre Hände auf die Fliesen. Ich packe ihre Hüften, ziehe ihren Rücken von der Wand. Halt dich fest, Anastasia, warne ich, während das Wasser über ihren Rücken strömt. Sie beugt den Kopf und wappnet sich, während meine Hände durch ihre Schamhaare gleiten. Sie windet sich, ihr Hintern berührt meine Erregung. Mein Gott. Und damit verschwindet meine restliche Angst. Willst du das? Frage ich, während meine Finger sie necken. Zur Antwort wippt sie mit ihrem Hintern an meine Erektion, was mich zum Lächeln bringt. Sag es mir, verlange ich mit angespannter Stimme. Ja. Ihre Zustimmung dringt durch das strömende Wasser, vertreibt die Dunkelheit. Oh, Baby. Sie ist immer noch feucht von vorhin, von mir, von ihr. Ich weiß es nicht. In dem Moment bedanke ich mich im Stillen bei Dr. Green. Keine Kondome mehr. Ich dringe sanft in Anna ein und langsam und bewusst nehme ich sie. Ich wickle sie in einen Bademantel und küsse sie fest. Föhn dir die Haare, befehle ich und reiche ihr einen Föhn, den ich nie benutze. Hast du Hunger? Bin am Verhungern, gibt sie zu, und ich weiß nicht, ob sie es ehrlich meint oder nur mir zuliebe sagt. Aber es gefällt mir. Großartig, ich auch. Ich schau mal nach, wie weit Mrs. Jones mit dem Abendessen ist. Du hast 10 Minuten, zieh dich nicht an. Ich küsse sie noch einmal und begebe mich in die Küche. Gail wäscht etwas im Spülbecken. Sie sieht auf, als ich über ihre Schulter spähe. Muscheln, Mr. Gray, sagt sie. Köstlich. Spaghetti Vongole, eines meiner Lieblingsgerichte. 10 Minuten, frage ich. 12, sagt sie. Großartig. Sie wirft mir einen Blick zu, während ich in mein Büro schlendere. Ich ignoriere es. Sie hat mich schon früher in weniger als meinem Bademantel gesehen. Was ist ihr Problem? Ich gehe ein paar E-Mails durch und höre meine Mailbox auf dem Handy ab, will wissen, ob es Neuigkeiten von Layla gibt. Nichts. Aber seit Annas Ankunft fühle ich mich nicht mehr so hoffnungslos wie vorher. Anna betritt im selben Moment wie ich die Küche, sicherlich vom verführerischen Duft unseres Abendessens angezogen. Als sie Mrs. Jones sieht, hält sie den Bademantel oben zusammen. Genau rechtzeitig, sagt Gail und serviert uns das Essen in 2 großen Schüsseln an der Theke. Setz dich, ich zeige auf einen der Barhocker. Annas ängstlicher Blick wandert von mir zu Mrs. Jones. Es ist ihr peinlich. Baby, ich habe Angestellte, gewöhn dich dran. Wein, frage ich, um sie abzulenken. Bitte, sagt sie. Sie klingt reserviert, während sie sich setzt. Ich öffne eine Flasche Sancerre und gieße 2 kleine Gläser ein. Im Kühlschrank ist noch Käse, wenn Sie möchten, Sir, sagt Gail. Ich nicke und sie verlässt das Zimmer, sehr zu Annas Erleichterung. Ich setze mich ebenfalls. Cheers, ich erhebe mein Glas. Cheers, erwidert Anna und die Kristallgläser klirren beim Anstoßen. Sie nimmt einen Bissen ihres Essens und gibt einen anerkennenden Laut von sich. Vielleicht hat sie tatsächlich Hunger. Wirst du es mir erzählen? Fragt sie. Dir was erzählen? Mrs. Jones hat sich selbst übertroffen, die Pasta schmeckt fantastisch. Was ich im Schlaf gesagt habe. Ich schüttle den Kopf. Iss auf, du weißt, mir gefällt es, dir beim Essen zuzusehen. Genervt zieht sie einen Schmollmund. Du bist so pervers, sagt sie leise. Oh, Baby, du hast ja keine Ahnung. Und da fällt mir etwas ein. Vielleicht sollten wir heute Abend etwas Neues im Spielzimmer ausprobieren. Etwas Amüsantes. Erzähl mir von deinem Freund, bitte ich. Meinem Freund? Dem Fotografen. Ich sage es locker, aber sie runzelt kurz die Stirn. Also, wir haben uns am ersten Tag im College kennengelernt. Er studiert Maschinenbau, aber seine Leidenschaft ist die Fotografie. Und? Das ist alles. Ihre ausweichenden Antworten sind ärgerlich. Sonst nichts? Sie wirft ihr Haar über ihre Schulter. Wir sind gute Freunde geworden. Es stellte sich heraus, dass mein Dad und Josés Dad vor meiner Geburt zusammen bei der Armee waren. Sie haben den Kontakt wieder aufgenommen und sind jetzt die besten Kumpel. Oh. Dein Dad und sein Dad? Ja, sie dreht einige Spaghetti auf ihre Gabel. Aha, das schmeckt köstlich. Sie lächelt mich zufrieden an. Ihr Bademantel öffnet sich leicht, so dass ihr Brustansatz zu erkennen ist. Der Anblick erregt meinen Schwanz. Wie geht es dir? Frage ich. Gut, sagt sie. Bereit für mehr? Mehr? Mehr Wein? Mehr Sex? Im Spielzimmer? Ein kleines Glas, bitte. Ich schenke ihr noch etwas Sancerre ein. Ich will nicht, dass einer von uns zu viel trinkt, wenn wir später noch spielen. Was ist mit der Situation, die dich gezwungen hat, nach Seattle zurückzufliegen? Layla. Scheiße. Das will ich nicht besprechen. Leider ist sie völlig aus dem Ruder gelaufen, aber das ist nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen musst, Anastasia. Ich habe für heute Abend Pläne mit dir. Ach ja? Ja, ich will dich in einer Viertelstunde in meinem Spielzimmer sehen. Ich stehe auf, betrachte sie genau, um ihre Reaktion einzuschätzen. Sie nippt hastig an ihrem Wein, ihre Pupillen werden größer. Du kannst dich in deinem eigenen Zimmer fertig machen. Im begehbaren Schrank hängen inzwischen jede Menge Sachen für dich. Und ich will kein Wort darüber hören. Ihr Mund zeigt ein überraschtes O. Und ich sehe sie streng an, sollte sie mit mir streiten wollen. Erstaunlicherweise sagt sie nichts, und ich gehe in mein Büro, um Ross schnell eine Mail zu schicken, dass ich die Übernahme bei SIP so bald wie möglich beginnen möchte. Ich überfliege ein paar geschäftliche Mails, aber entdecke in meinem Postfach nichts über Mrs. Reed. Gedanken an Layla versuche ich zu verdrängen. Sie hat mich die letzten 24 Stunden genügend beschäftigt. Heute Abend werde ich mich auf Anna konzentrieren und ein bisschen Spaß haben. Als ich in die Küche zurückkehre, ist Anna verschwunden. Ich vermute, dass sie sich oben bereit macht. In meinem begehbaren Kleiderschrank ziehe ich meinen Bademantel aus und meine Lieblingsjeans an. Dabei kommen mir Bilder von Anna in meinem Badezimmer in den Sinn. Ihr makelloser Rücken, ihre Hände an die Fliesen gepresst, während ich sie vögle. Junge, das Mädchen hat Ausdauer. Mal sehen, wie viel. Freudig erregt hole ich meinen iPod aus dem Wohnzimmer und laufe nach oben ins Spielzimmer. Als ich Anna so vorfinde, wie es sein soll, kniend am Eingang, die Augen nach unten gerichtet, die Beine gespreizt und nur in ihrem Höschen, spüre ich als erstes Erleichterung. Sie ist noch da. Sie macht mit. Als zweites empfinde ich Stolz. Sie ist meinen Anweisungen penibel gefolgt. Es ist schwer, ein Lächeln zu verbergen. Miss Steele schreckt vor einer Herausforderung nicht zurück. Ich schließe hinter mir die Tür und mir fällt auf, dass ihr Bademantel an einem Haken hängt. Ich gehe barfuß an ihr vorbei und lege meinen iPod auf die Kommode. Ich habe beschlossen, ihr alle Sinne zu nehmen, außer dem der Berührung. Mal sehen, wie sie damit klarkommt. Das Bett ist mit einem Satinlaken bezogen. Und die Ledermanschetten sind bereit. Aus der Kommode nehme ich ein Haargummi, eine Augenbinde, einen Fellhandschuh, Ohrhörer und den Handytransmitter, den Barney für meinen iPod entworfen hat. Ich lege die Gegenstände ordentlich nebeneinander, stecke den Transmitter in den iPod und lasse Anna warten. Erwartung ist bei diesen Spielen nicht zu unterschätzen. Als ich zufrieden bin, stelle ich mich über sie. Annas Kopf ist gesenkt, das Licht lässt ihre Haare glänzen. Sie blickt demütig und ist hinreißend, der Inbegriff einer Sub. Du siehst hübsch aus. Ich packe ihr Gesicht und hebe ihren Kopf, bis blaue Augen auf graue treffen. Du bist eine bildschöne Frau, Anastasia. Und du gehörst allein mir, flüstere ich. Steh auf. Sie ist ein bisschen steif, als sie auf die Füße kommt. Sieh mich an, befehle ich, und als ich ihr in die Augen schaue, könnte ich in ihrem ernsten, konzentrierten Ausdruck ertrinken. Ich habe ihre volle Aufmerksamkeit. Noch haben wir unseren Vertrag nicht unterschrieben, Anastasia. Aber die Grenzen haben wir bereits festgelegt. Und ich will dich an unsere Safe Words erinnern, okay? Sie blinzelt ein paar Mal, schweigt aber weiter. Wie lauten sie, frage ich. Sie zögert. Oh, das funktioniert nie. Wie lauten die Safe Words, Anastasia? Gelb. Und? Rot. Vergiss sie nicht. Sie zieht eine Augenbraue offensichtlich verächtlich hoch und will gerade etwas sagen. Oh nein, nicht in meinem Spielzimmer. Zügeln Sie Ihr vorlautes Mundwerk, solange wir hier drin sind, Miss Steele. Sonst werde ich es Ihnen mit meinem Schwanz stopfen, während Sie vor mir knien. Verstanden? So angenehm dieser Gedanke auch ist, im Moment will ich Ihren Gehorsam. Sie schluckt ihren Ärger herunter. Und? Ja, Sir, sagt sie schnell. Braves Mädchen. Ich habe nicht die Absicht, etwas zu tun, wofür du das Safe Word benutzen musst, weil du Schmerzen hast. Was ich mit dir vorhabe, wird intensiv werden, sogar sehr intensiv. Und du musst mich anleiten. Verstehst du das? Ihr Gesicht bleibt ausdruckslos, verrät nichts. Diesmal werde ich dich berühren, Anastasia. Du wirst mich weder sehen noch hören können. dafür umso deutlicher spüren. Ich ignoriere ihren verwirrten Blick und schalte den Audioplayer auf der Kommode an. Ich muss nur noch einen Song aussuchen und in diesem Augenblick erinnere ich mich an unser Gespräch im Auto, nachdem sie im Heathman in meinem Bett geschlafen hat. Mal sehen, ob ihr Choräle gefallen. Ich werde dich jetzt an dieses Bett fesseln, Anastasia, aber zuerst werde ich dir die Augen verbinden und, ich zeige ihr den iPod, du wirst mich nicht hören, sondern nur die Musik, die ich für dich spiele. Ich glaube, Überraschung auf ihrem Gesicht zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher. Komm her. Ich führe sie ans Fußende des Betts. Stell dich hier hin. Ich lehne mich vor, atme ihren süßen Geruch ein und flüstere ihr ins Ohr. Warte hier. Sieh immer auf das Bett. Stell dir vor, du liegst darauf, gefesselt und mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sie atmet erschrocken ein. Ja, Baby, denk darüber nach. Ich widerstehe der Versuchung, sie zart auf die Schulter zu küssen. Ich muss zuerst ihre Haare flechten und einen Flogger holen. Ich greife nach dem Haargummi auf der Kommode und vom Regal wähle ich meinen Lieblingsflogger, den ich hinten in meine Jeanstasche stecke. Als ich zurückkehre und mich hinter sie stelle, flechte ich vorsichtig ihre Haare. Ich mag es zwar, wenn du zwei Zöpfe trägst, Anastasia, aber ich kann es kaum erwarten, dich endlich zu nehmen. Deshalb wird einer genügen müssen. Ich ziehe an dem unten zusammengehaltenen Zopf, so dass sie an mich herantreten muss. Das Ende wickle ich um mein Handgelenk, zerre nach rechts und beuge ihren Kopf so, dass ihr Hals frei liegt. Mit der Nase streiche ich von ihrem Ohrläppchen zu ihrer Schulter, küsse und beiße sie sanft. Sie riecht so gut. Sie zittert und tief im Hals ist ein Laut zu hören. Still, warne ich und nehme den Flogger aus meiner Tasche. Meine Arme berühren ihre und ich zeige ihn ihr. Ihr Atem stockt und ihre Finger zucken. Fass ihn an, flüstere ich. Ich weiß, dass sie es will. Sie hebt ihre Hand, hält inne, fährt dann mit ihren Fingern durch die weichen Wildlederriemen. Es ist erregend. Gleich werde ich sie benutzen. Es wird nicht wehtun, sondern nur die Durchblutung fördern und deine Haut dadurch empfindsamer machen. Wie lauten die Safe Words, Anastasia? Gelb und rot, Sir, murmelt sie, fasziniert vom Flogger. Braves Mädchen. Und denk daran, die größte Angst ist die in deinem Kopf. Ich lasse den Flogger aufs Bett fallen und streiche mit meinen Fingern seitlich an ihrem Körper entlang über die weichen Rundungen ihrer Hüften und schiebe sie in ihren Slip. Den wirst du nicht brauchen. Ich ziehe ihn über ihre Beine nach unten und knie hinter ihr. Sie hält sich an einem Kissen fest, um sich linkisch aus ihrer Unterwäsche zu winden. Steh still, befehle ich und küsse ihren Hintern. Sanft berühre ich jede Backe. Jetzt leg dich hin mit dem Gesicht nach oben. Ich schlage sie einmal und sie zuckt erschrocken zusammen und krabbelt aufs Bett. Sie legt sich hin, schaut mich an, ihre Augen sind in meine vertieft. Sie glüht vor Erregung und ein bisschen Angst, glaube ich. Hände über den Kopf. Sie tut, was ich ihr sage. Ich hole die Ohrhörer, die Augenbinde, den iPod und die Fernbedienung von der Kommode. Ich setze mich neben sie aufs Bett, zeige ihr den iPod samt Transmitter. Ihr Blick schießt von meinem Gesicht zu den Geräten und zurück. Hiermit wird das, was auf dem iPod gespielt wird, auf die Anlage übertragen. Ich höre, was du hörst und kann es mit einer Fernbedienung steuern. Nachdem sie alles gesehen hat, stecke ich die Ohrhörer in ihre Ohren und lege den iPod auf das Kissen. Heb den Kopf. Sie gehorcht und ich lege die Augenbinde um ihre Augen. Dann nehme ich ihre linke Hand und fessle ihr Handgelenk mit der Ledermanschette, die oben am Bett angebracht ist. Ich streiche mit den Fingern über ihren ausgestreckten Arm, daraufhin schlängelt sie sich hin und her. Während ich langsam um das Bett gehe, folgt ihr Kopf dem Geräusch meiner Schritte. Ich wiederhole alles mit ihrer rechten Hand, fessle ihr Handgelenk. Annas Atmung verändert sich, wird stockend und schnell. Ihre Lippen sind halb geöffnet, sie errötet, und sie windet sich und hebt ihre Hüften voller Erwartung. Gut. Am Fußende des Bettes packe ich ihre Fußgelenke. Heb noch einmal deinen Kopf, ordne ich an. Sie tut es sofort, und ich ziehe sie auf dem Bett nach unten, so dass ihre Arme komplett ausgestreckt sind. Sie stöhnt leise und hebt noch einmal ihre Hüften. Ich fessle ihre Fußgelenke an den Ecken des Bettes. Sie liegt nun mit ausgebreiteten Gliedern vor mir. Ich trete zurück, um den Anblick zu genießen. Oh mein Gott! Hat sie schon jemals so heiß ausgesehen? Sie ist vollkommen und willentlich meiner Gnade ausgeliefert. Das Wissen berauscht mich, und einen Augenblick lang wundere ich mich über ihre Großzügigkeit und ihren Mut. Ich reiße mich von dem bezaubernden Anblick los und hole von der Kommode den Hasenfellhandschuh. Bevor ich ihn überstreife, drücke ich auf der Fernbedienung auf Play. Die Motette beginnt. Die engelsgleiche Stimme der Sängerin schwebt durch das Spielzimmer und über die reizende Miss Steele. Sie wird ruhiger, während sie zuhört. Ich gehe um das Bett herum, nehme sie ganz in mich auf. Ich strecke die Hand aus und streichle ihren Nacken mit dem Handschuh. Sie atmet scharf ein und zerrt an ihren Fesseln, aber sie schreit nicht auf oder sagt, dass ich aufhören soll. Langsam fahre ich mit dem Handschuh von ihrem Hals über ihr Brustbein, dann über ihre Brüste, genieße es, wie sie sich gefesselt windet. Ich umkreise ihre Brüste, ziehe sanft an jeder Brustwarze und ihr zustimmendes Stöhnen ermuntert mich, weiterzuziehen. Langsam erforsche ich ihren Körper, ihren Bauch, ihre Hüften, den höchsten Punkt ihrer Oberschenkel, ihre Beine. Die Musik schwillt an, mehr Stimmen verstärken den Chor in einem perfekten Kontrapunkt zu meinen Handbewegungen. Ich beobachte ihren Mund, um zu erkennen, wie sie sich fühlt. Jetzt hat sie ihn vor Freude geöffnet. Jetzt beißt sie auf ihre Lippe. Als ich meine Hand über ihre Vulva führe, presst sie ihre Pobacken aneinander, wölbt sich in meine Hand vor. Obwohl ich normalerweise möchte, dass sie stillhält, gefällt mir die Bewegung. Miss Steele genießt das, sie ist gierig. Als ich wieder ihre Brüste streichle, werden ihre Brustwarzen nach der Berührung mit dem Handschuh hart. Ja. Da ihre Haut sensibilisiert ist, ziehe ich den Handschuh aus und umfasse den Flogger. Mit großer Sorgfalt ziehe ich die perlenbesetzten Enden über ihre Haut, wieder nach demselben Muster, über ihre Brust, ihren Busen, ihren Bauch, durch ihre Schamhaare, die Beine hinab. Während mehr Chorsänger ihre Stimmen vereinen, halte ich den Griff des Floggers und schlage die Riemen über ihren Bauch. Sie schreit auf, ich glaube vor Überraschung, aber sie benutzt die Safe Words nicht. Ich genehmige ihr einen Moment, um das zu verarbeiten, dann wiederhole ich es. Dieses Mal etwas härter. Sie zerrt an ihren Fesseln, schreit abermals, ein erstickter Schrei drängt über ihre Lippen. Aber es sind nicht die Safe Words. Ich schlage mit dem Flogger auf ihre Brüste. Sie stößt nun einen stummen Schrei aus, während sie sich auf dem roten Satin windet. Immer noch kein Safe Word. Anna lässt sich ganz auf ihren inneren Freak ein. Mir ist schwindelig vor Vergnügen, während ich die Riemen von oben nach unten auf ihren Körper prasseln lasse. Ich beobachte ihre Haut, die durch die Schläge heiß wird. Als die Chorsänger innehalten, tue ich das auch. Gott, sie sieht umwerfend aus. Als die Musik erneut anschwillt, alle Stimmen zusammensingen, schlage ich sie wieder und wieder mit dem Flogger, und sie zuckt unter jedem Schlag zusammen. Als der letzte Ton im Zimmer verhallt, höre ich auf, lasse den Flogger auf den Boden fallen. Ich bin außer Atem, keuche vor Lust und Verlangen. Verdammt. Sie liegt auf dem Bett, hilflos, ihre Haut hübsch rosa und keucht ebenfalls. Oh, Baby. Ich steige zwischen ihre Beine und als